Es war im September 1919. Ich war eben von einem Ferienaufenthalt nach Göttingen zurückgekehrt. Da empfing mich Oskar Hagen mit offenen Armen. Sie kommen mir wie gerufen, denn ich brauche eine Geige. Sie müssen wissen, dass ich während Ihrer Abwesenheit krank gewesen bin. Da habe ich mir zum Zeitvertreib Partituren Händels geben lassen. Und wie ich so wieder einmal auf seine Opern stieß, da hat mich nichts schneller gesund gemacht. Kaum vom Bette erstanden, habe ich mich an den Flügel gesetzt. Und meine Frau sang mir händelsche Opernarien, die einfach herrlich sind. Heute fehlt uns dazu nur die Geige. Die Geige war bald beschafft, erinnert sich der Theologe und Hobbygeiger Alfred Berthollet später. Er ist Mitglied des Akademischen Orchesters Göttingen, eines Laienensembles, in dieser Zeit geleitet vom Kunstwissenschaftler Oskar Hagen. Bald musizierten wir zu dreien und musizierten bis tief in die Nacht hinein. Als wir uns trennten, war es nur, um uns auf den nächstfolgenden Abend wieder zu verabreden. Balsam für die deutsche Seele. Die Wiederentdeckung der Händel-Opern vor 100 Jahren. Feature von Tobias Barth. Die Anekdote ist eine von vielen Legenden, die sich um die Wiederentdeckung der Händel-Opern ranken. Einige konnte erst die jüngste Forschung aufklären, vor allem in Göttingen, der Harzstadt, in der vor 100 Jahren die Händel-Renaissance begonnen hat. Wer das Stadtmuseum dort betritt, steht bald vor einem aus Holz geschnitzten, reich verzierten Treppenhaus. Durch ein barockes Portal, wie passend zum Thema, betritt man einen nüchternen Vorführraum. Ein Film erzählt dort von der Geschichte der Göttinger Händel-Festspiele. Er verwendet eine Tonaufnahme aus den 1920er Jahren, eine Arie aus Händels ins Deutsche übertragener Oper Rode Linde, mit der alles begann. Es ist eine Bearbeitung gewesen, es ist sehr stark bearbeitet gewesen. Oskar Hagen hat da gekürzt, auch umgestellt, dramaturgisch sehr stark eingegriffen. Tobias Wolf, der Intendant der internationalen Händel-Festspiele in Göttingen, kennt die Geschichte der Wiederentdeckung von Händels Opern durch den Kunstgeschichtler Oskar Hagen. Im Juni 1920 brachte Hagen eine szenische Aufführung der Rode Linde auf die Bühne. Oskar Hagen hat auch in Halle Kunstgeschichte und aber auch musikwissenschaftliche Vorlesungen besucht. Und da gab es immer einen Professor, der dort schon auch propagiert hat, man solle doch die Händel-Opern mal wieder aufführen. Also insofern, der Funke kommt dann doch aus Halle, nicht nur die Geburtsstadt Händels, sondern auch die Idee kommt schon noch aus Halle, aber die Umsetzung hat hier in Göttingen stattgefunden. Emmy Leisner, eine damals legendäre Altistin vom Deutschen Opernhaus Berlin, singt die Händel-Arie »Eitler Glanz, wo weilst du?« aus der Oper Rode Linde. Im Original heißt die Oper Rode Linda. Das Libretto aus der Barockzeit war ganz selbstverständlich in italienischer Sprache verfasst. Nun also ein deutscher Text und ein eingedeutschter Titel. Händels Opernwerk, heute erscheint das unvorstellbar, wurde mehr als 170 Jahre lang nicht mehr aufgeführt, war geradezu vergessen. Ja, zunächst war es ja in der Barockzeit immer noch so, dass ausschließlich zeitgenössische Musik gespielt worden ist. Auch die Wiederaufführung, diese Repertoirebildung war ja eigentlich unbekannt. Und das war ja ein langer Prozess, dass überhaupt also ältere Musik wieder aufgeführt worden ist. Lars Klingberg, Musikwissenschaftler und Händel-Experte. Was Händel betrifft, gab es eine gewisse Kontinuität immer durch die kirchenmusikalischen Aufführungen, insbesondere des Messias. Also der Messias ist eigentlich das einzige Oratorium, was so ein bisschen die Ausnahme bildete. Wir kennen ja auch von Mozart die Bearbeitung von Händel-Oratorien, da ist ja der Messias auch mit dabei. Das hat also eine gewisse Kontinuität in der Tradition noch gehabt. Alles andere galt als uninteressant, selbst zu Hagens Zeit galten etwa die Libretti als wertlos, künstlerisch belanglos. Also das wurde ganz klar mit der Elle der Opern, die man aus dem 19. Jahrhundert hatte, gemessen. Und da war dann eben nur die Musik interessant. Oskar Hagen erkennt das Potenzial, das in den als Notentext greifbaren Opern schlummert. Die Bearbeitung, die er mit Hilfe seiner Frau Thyra Leisner-Hagen anfertigt, orientiert sich an den Hörgewohnheiten des 19. Jahrhunderts, die ästhetische Anmutung eher an Wagner als an Barock. Der Göttinger Musikjournalist Michael Schäfer. Ja, er hatte unter anderem eben so gut wie alle Wiederholungen, die dreiteilige barocke Arie, wo der Anfangsteil dann verziert wiederholt wird. Da hat er diese Wiederholung rausgelassen, manchmal auch den Mittelteil rausgelassen. Er hat aus eigenen dramaturgischen Erwägungen auch die Handlung umgestellt. Das ist nicht mehr die originale Reihenfolge. Er hat ganz, ganz viel gestrichen. Es sind, glaube ich, die Zahl habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber so über den Daumen gepeilt, von 30 Nummern hat er 14 behalten, der Rest ist weg. Als Leiter des akademischen Orchesters probt Hagen die Bearbeitung und kann sich auf engagierte Laien verlassen. Es sind Angestellte der Universität, Studenten und Honoratioren der Stadt. Hagens Sohn Holger schreibt viele Jahre später: Oh ja, das war schon ein Ensemble. Alle gingen sie auf im Schmelztiegel der gemeinsamen Arbeit, des gemeinsamen Glaubens an die gemeinsame Sache und kamen als goldstrahlende Einheit aus dieser Glut hervor. Gage? Woher denn? Es gibt Verträge aus jener Zeit, in denen das Entgelt von so und so viel Zentnern Kartoffeln aufgeführt wird. Unterkunft und Verpflegung der von auswärts wirkenden Mitwirkenden wurden von Göttinger Professorenfamilien gestellt. Aus der Sicht des heutigen Star-Rummels gesehen ist das alles unfassbar. Aber es hat stattgefunden und es hat Göttingen zum Leuchten gebracht. Am 26. Juni 1920 ist es soweit. Im Stadttheater kommt Rodelinde zur Aufführung und wird ein voller Erfolg. Im Jahr 1997 berichtet Oskar Hagens Sohn Holger im Bayerischen Rundfunk davon. Ich bin mit Sicherheit der letzte lebende Mensch, der sich noch aus eigener Erinnerung an die allererste Premiere in Göttingen vom 26. Juni 1920 erinnern kann. Ich war damals noch nicht ganz 5 Jahre, aber ich habe diese Premiere den Abend der Vorstellung noch so im Gedächtnis, als wäre es gestern passiert. Ich habe förmlich noch die Gerüche der Lindenblüten in der Nase, wenn ich an diesen Abend denke. In einer euphorischen Rezension, die damals reichsweit an deutsche Zeitungen zum Nachdruck gesendet wird, applaudiert der Kritiker Wolfgang Stechow. Stechow war Akademiker in Göttingen, Freund Oskar Hagens am kunsthistorischen Seminar und selbst als Musiker Ensemblemitglied der Aufführung. Von ihm wird später noch die Rede sein. Das Orchester wurde unterstützt und verklärt durch die prachtvolle und tiefdringende freie Aussetzung des Cembalo-Parts durch Dr. Viktor Ernst Wolf. Sowohl in seinen selbstständigen Darbietungen, wie der herrlichen Ouvertüre und der Einleitung zum dritten Akt, wie in Begleitung der Arien, zeigte er sich seiner hohen Aufgabe gewachsen und besonders auch seinen feinsinnigen Solisten ebenbürtig. Frau Thyra Hagen-Leisner schuf mit ihrer köstlich reinen, in allen Lagen wundervoll beweglichen Stimme und mit schauspielerisch feinem Takt eine Rodelinde, die im Ausbruch von Schmerz und Freude gleich großen Seelenadel und königliche Majestät zeigte. Thyra Leisner-Hagen, leider existiert keine Aufnahme mit ihr, war die Schwester der später berühmten Solistin Emmy Leisner. Wie neuere Forschung belegt, war sie es, die das Libretto aus dem Italienischen übertragen hatte. Diese Leistung allerdings wurde von Oskar Hagen öffentlich verschwiegen, wie auch die Regisseurin der Aufführung völlig unbekannt blieb. Ruhm war ganz zeittypisch eine männliche Domäne. Es ist sowieso die Frage, ob überhaupt die Göttinger Händelfestspiele gegründet worden wären, wenn er nicht Thyra Leisner geheiratet hätte. Sie muss ihm sehr in den Ohren gelegen haben. Es ist mir auch durch den Kopf gegangen, ob es da nicht doch eine gewisse Konkurrenz zwischen der professionellen Sängerin Emmy Leisner und ihrer Schwester Thyra, die das eben nicht studiert hat, gegeben hat. Und gerade aus dieser Konkurrenz heraus, ich will auch auf die Bühne, dürfte sie ihren Mann auch bekniet haben. In den zeitgenössischen Berichten wird die Symbiose von Oskar und Thyra Hagen als Quell des Erfolgs beschrieben. Das menschlich so Bezaubernde an dieser Ära war die Zweieinheit des Ehepaars Hagen. Oskar als Leiter der Festspiele und Frau Thürer als Interpretin der Händelschen Frauengestalten. In unvergessener Verschmelzung des Erscheinungsbildes einer edlen Frau mit der bezaubernden Innigkeit ihrer Stimme und dem Aufgehen in ihren Rollen. Was für eine Wunderwirkung, wenn am Schluss einer Arie ihr Blick sich auf eine Atemlänge mit dem Blick ihres Mannes am Dirigentenpult traf. Die Rote Linde sollte in den kommenden Spielzeiten eine vielfach übernommene Bearbeitung an den deutschen Opernhäusern werden. Als nächstes übertrug Hagen die Händel-Opern Otto und Theophanu, Julius Caesar und Xerxes. Sohn Holger, später selbst Dirigent, erinnert sich. In den ganzen darauffolgenden Jahren waren die Händel-Festspiele eben ein ganz wesentlicher Bestandteil nicht nur der Festspielzeit im Sommer in Göttingen, sondern der dazwischenliegenden Zeit, in der mein Vater die nächsten Festspiele vorbereitete bei uns zu Hause. Die rein physische Arbeitsleistung meines Vaters in diesen 4 Jahren ist einfach ist unglaublich. Ich fasse es heute noch nicht ganz. Ich meine, er war der alleinige künstlerische Leiter. Er hat die Sänger engagiert. Er hat die gesamte Vorplanung gemacht, die Probendispositionen, die Pressekontakte aufrechterhalten. Und die Göttinger Händel-Festspiele waren ja in den Jahren von Jahr zu Jahr mehr eine internationale Angelegenheit. Es hat einmal in der New York Times der schöne Satz gestanden, dass Göttingen eine Art Händel-Bayreuth sei. Und die großen internationalen Zeitungen, die London Times, die New York Times, haben ihre Musikkritiker nach Göttingen geschickt zu diesen Festspielen und die Besprechungen erschienen in allen Sprachen, nicht nur in den großen Berliner Zeitungen. Ist es allein der Charme der Laienaufführung, der Enthusiasmus der Beteiligten und das Charisma des Ehepaars Hagen, das den Erfolg von Händels wiederentdeckten Opern begründet? Rückblickend auf die frühen 20er Jahre schreibt der langjährige Vorsitzende der Göttinger Händel-Gesellschaft Walter Meyerhoff: Man wird sagen dürfen, dass die seelische Lage in Deutschland nach dem verlorenen Weltkriege für die Wiedererweckung Händels einen besonders günstigen Boden abgab. Seine Einfachheit, seine Kraft und Größe hatten in dieser Zeit der Zerfahrenheit und Maßlosigkeit vielen etwas zu geben. Und nach dem Verlust von äußerer Macht und Größe flüchtete man in die inneren seelischen Bereiche und suchte Trost und Mut in den meisterhaften Schilderungen menschlicher Affekte in Händels Opern. 1920 ist ja ein sehr interessantes Jahr eigentlich. Es ist die Weimarer Republik, aber der Erste Weltkrieg ist auch noch nicht so lange vorbei. Und vor allen Dingen das Ende des Ersten Weltkrieges durch die Versailler Verträge beschlossen, wo den Deutschen die alleinige Schuld am Ersten Weltkrieg zugesprochen wurde, hat in vielen Kreisen, vor allen Dingen in bürgerlichen Kreisen in Deutschland dazu geführt, das als sehr ungerecht und demütigend zu empfinden. Andrea Rechenberg, Kuratorin der Ausstellung zu 100 Jahre Händel-Festspiele im Stadtmuseum Göttingen. Das wiederum hat im Umkehrschluss dazu geführt, dass in diesen bürgerlichen Kreisen sehr stark ein Nationalismus zum Vorschein tritt. Der wird auch versucht, auf Kunst und Kultur zu übertragen, sodass überall gesucht wurde, wo stecken denn ursprungsdeutsche, wenn nicht sogar germanische Wurzeln drin, also Dinge, die sozusagen von diesen Menschen nur der deutschen Nation zugeschrieben wurden. Und da passte die Wiederentdeckung eigentlich von Händels Opern und die Aufführung der Rote Linde in Deutsch sehr gut dazu. Und daher ist es eben eigentlich auch ein Ausdruck dieser Zeit, denn auch Händel wurde als deutscher Komponist wiederentdeckt. Er war ja in Halle an der Saale geboren, hatte allerdings 49 Jahre in England gelebt und war auch 30 Jahre britischer Staatsangehöriger, aber das war egal. Händel wurde eben als Deutscher reklamiert. 1888 in Wiesbaden geboren, hatte Oskar Hagen 1914 in Halle promoviert. Dort, in Händels Geburtsstadt, hörte er als leidenschaftlicher Musikliebhaber auch die Vorlesungen von Hermann Abert, dem Begründer des Musikwissenschaftlichen Institutes. Der sprach von den etwa 40 vergessenen Opern Händels und regte eine szenische Aufführung an. Wie Oskar Hagen in Halle mit der systematischen Quellenforschung in Berührung kam, schildert der Händel-Forscher Lars Klingberg. Dass Hagen ausgerechnet Händel-Opern wiederbelebte, hatte damit zu tun, dass es die Gesamtausgabe der Werke Händels schon gab, von Friedrich Krysander in Bergedorf bei Hamburg, im Alleingang sozusagen durchgezogen, in eine phänomenale Einzelleistung eines Forschers. Und dadurch lag der Notentext schon vor und Hagen konnte sich da bedienen. Aber auch Krysander ist natürlich davon ausgegangen, dass das nie wieder aufgeführt wird. Er hat zum Beispiel bei seinen Oratorien immer auch deutsche Texte mit dazugeliefert. Nicht etwa, weil er der Meinung war, dass das dann italienisch aufgeführt wurde. Das war vollkommen untypisch in der Zeit, sondern es wurde an sowas wie Aufführung erst gar nicht gedacht. Oskar Hagen hatte als Kunstgeschichtler über die Zeichnungen Albrecht Dürers oder die Malereien Matthias Grünewalds gearbeitet. 1920 bringt er eine Monographie mit dem Titel »Deutsches Sehen« heraus. Seine These, der Charakter von Kunstwerken wird bestimmt von einem spezifischen Blick der Künstler, die wiederum unentrinnbar vom Volkscharakter geprägt sind. Die deutsche Musik ist, obwohl der Einfluss des Südens während ganzer Epochen beträchtlich auf sie wirkte, in ihren wesentlichen Vertretern unverwechselbar deutsch. Selbst in Zeiten der stärksten Vorherrschaft italienischer Formen. So sehr deutsch, dass man beim Anhören eines Händelschen Oratoriums, einer Sinfonie Mozarts oder eines Schubertschen Liedes gar nicht auf den Gedanken verfallen wird, das könne ebenso von einem Italiener sein. Die Kunstwissenschaftlerin Uta Engel lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle. In ihrem Buch Stil und Nation geht sie der im frühen 20. Jahrhundert so wirkmächtigen Idee nach, nationaltypische Konstanten in der Kunstgeschichte zu finden und zu erfinden. Aus ihrer Sicht handelt es sich bei vielen dieser damals weit verbreiteten Versuche nicht um Forschung, sondern um Zuschreibung. So auch bei Oskar Hagen. Die deutsch-germanische Seele wird kontrastiert gegen den französisch-westlichen Geist. Und das Ganze ist Gefühl versus Rationalität, könnte man auch sagen. Und man sucht nach dem Wesen, nach dem Wesentlichen, könnte man auch sagen, im Anblick der Zerstörungen und des Leids nach dem Ersten Weltkrieg und dem Bestreben, sozusagen die Nation wieder aufzubauen. Das hat man sehr stark als, wie gesagt, 1918, 19 als Aufgabe empfunden, dass die Nation vor allen Dingen innerlich wieder aufgerichtet werden müsste, dass sie sozusagen ihr Selbstbewusstsein verloren hat. Das spricht Oskar Hagen ja auch ganz klar an. Die Frage, wo dies ewig Gemeinsame einer stammeseigentümlichen Ausdrucksweise wurzelt, kann hier nicht eingehend untersucht werden. Die Erscheinungen selbst, mit denen wir uns vor allem zu befassen haben, sprechen laut dafür, dass es sich um einen inneren, der formgeschichtlichen Entwicklung immanenten Prozess handelt. Mechanische Momente, wie etwa die schulmäßige Beeinflussung oder die örtliche Formüberlieferung, bedeuten kaum etwas Wesentliches, sehr viel aber, ja vielleicht alles, die in einem Volke fortbestehende, im Blut liegende psychische Einstellung, aus der alle künstlerische Mitteilung die Formgesetze ihrer Sprache erhält. Was ich da alles erzähle, macht deutlich, in welchen Traditionen also dieses Denkmodell steht, was wir hier bei Hagen finden. Und dass solche Leute wie Hagen nicht automatisch sozusagen frühe Nazis waren. Trotzdem ist Hagen jemand, der durchaus relativ radikale Position einnimmt, weil er mit dem Element der Rasse argumentiert, mit der Kategorie des Blutes. Und das ist schon auch extrem, dass er das Ganze nicht nur in der Seele oder dem Geist verankert, sondern Rasse ist auch schwierig, aber er verbindet es sogar mit Blut. Und das heißt, da geht er wirklich sozusagen in die Physis und in die Rassenkunde, die in dieser Zeit sich ja gerade in fataler Weise entwickelt. Er verwendet auch den Begriff völkisch. Also Hagen ist auch einer der wenigen Kunsthistoriker dieser Zeit, der wirklich mit dem Begriff völkisch handhabt. Der Kunsthistoriker Oskar Hagen trifft mit seinen Theorien auf fruchtbaren Boden. Noch mehr Erfolg hat er mit seiner Musikpraxis. Göttingen war damals eine konservativ-bürgerliche Stadt. Viel Militär, viele Pensionäre, viele korporierte Studenten. Man war erschüttert über den verlorenen Ersten Weltkrieg und wütend auf die neue Zeit, in der nun auch Frauen wählen und studieren durften, Arbeiter Mitbestimmungsrechte bekamen und die Reichswehr die Sozialdemokratie gegen Putschisten zu schützen hatte, mit denen man offen oder insgeheim sympathisierte. Kulturell herrschte nach den Kriegsjahren Aufbruchstimmung, ein riesiges Bedürfnis nach Schauspiel, Kino, aber auch nach einer Kultur, die ein neues Identifikationsangebot macht. Für den Göttinger Stadtarchivar Ernst Böhme ist das der Urgrund der Händel-Renaissance. Die Interpretation von Händels Musik als eigentlich urdeutsche Musik, die das deutsche Wesen sehr gut ausdrückt und damit in Krisensituationen wie nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg als Balsam für die deutsche Seele einzusetzen ist. Und daraus eine Rechtfertigung zu schöpfen, Händel-Festspiele durchzuführen. Die Göttinger Händel-Festspiele 1920 fallen in eine Zeit des kulturellen Aufbruchs. In Weimar das Bauhaus mit Gropius und Kandinsky, in Berlin der erste internationale Dada-Kongress. Die erste Jazzplatte wird in Deutschland in Schellack gepresst. Auf den Brettl-Bühnen feiern Programme von Wedekind, Claire Waldorf oder Ringelnatz Erfolge. Tucholsky schreibt für die Weltbühne, Georges Gros karikiert die bornierten Vertreter des Alten. Die UFA bringt das Kabinett des Dr. Caligari auf die Leinwände, ein Meisterwerk des Stummfilms in expressionistischer Ästhetik. Expressionistisch ist auch das Bühnenbild der Händel-Festspiele in Göttingen. Mehr als die Zeichnungen von Paul Thiersch und die Fotos haben wir zu dieser ersten Aufführung nicht. Es gibt auch keine Tonaufzeichnung der ersten Aufführung, sodass wir hier zurückgreifen auf eine Tonaufnahme aus dem Jahr 1926, und zwar eingesungen von der Schwester von Thyra Hagen, Leisner, und zwar die Emmy Leisner, die tatsächlich eine ausgebildete Altistin war. Andrea Rechenberg führt durch die Ausstellung, die sie im Göttinger Stadtmuseum zu 100 Jahren Händel-Festspielen kuratiert hat. An den Wänden hängen kleine Originalfotos und Skizzen des Bühnenbildners Paul Thiersch, damals Rektor der Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in Halle. Wenn Sie hier schauen, das sind alles Reproduktionen über die Bühnenbilder, wie sie sich weiterentwickeln, dann sehen Sie, was eben mit diesem expressionistischen Bühnenbild gemeint ist. Es wird umgesetzt, es wird sehr klare, strukturierte Linien. Man versucht, große Gesten darzustellen. Es gibt immer lange Treppen. Es werden mit Stoffbahnen sehr dramatische Effekte erzielt. Und mit Licht, hier ist der Entwurf, hier ist die Umsetzung. Und das ist das, dass eben Oskar Hagen und Paul Thiersch sich da einig waren. Da gibt es einen interessanten Briefwechsel, dass eben der Expressionismus die geeignete Form ist, das Seelendrama der Händel-Opern umzusetzen und auf die Bühne zu bringen. Ganz anders als es eben, ich sage jetzt mal, eine verrüschte Barockkulisse tun könnte. Was gewagt klingt, passte durchaus in den Geist der Zeit. Die Verbindung von avantgardistischer Kunst und konservativem Impetus. 1920 ist auch das Jahr, in dem Ernst Jüngers »In Stahlgewittern« erscheint, ein Text, der in expressiver Wortgewalt das Soldatentum und die Kriegserfahrung verherrlicht. Es ist das Jahr des Kapp-Putsches, das Jahr, in dem sich die Hitlerpartei NSDAP gründet. Vor allem aber ein Jahr großer Wahlgewinne für die Deutschnationalen und Nationalkonservativen. Die Händel-Aufführung trifft auf eine Zeitgenossenschaft, die mit der Frage, was Deutschland sei, was deutsche Kultur sei, was deutscher Stil sei, was deutsches Schicksal sei, was deutsche Zukunft sei, wie diese Zukunft zu gestalten sei, mit welchen Mitteln, mit eher kriegerischen, aggressiven Mitteln, oder mit den Mitteln der Aussöhnung mit den Nachbarn, mit internationalistischen, mit europäischen Mitteln. Helmut Kiesel, Emeritus aus Heidelberg. Er hat eine Literaturgeschichte der Weimarer Zeit verfasst. Über diese Frage haben die Zeitgenossen eine außerordentlich intensive Debatte geführt, in der die Positionen und Haltungen in einer Schärfe ausformuliert und gegeneinander gestellt wurden, die für uns heute nahezu unvorstellbar ist. Trotz all der Verschärfung der politischen Debatte, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben. Der kulturelle Nationalismus der 20er Jahre ist für Helmut Kiesel eine Folge der Kriegsniederlage und keine neue Erfindung. Die Schriftsteller und Denker greifen zurück auf Muster des 19. Jahrhunderts. Es gibt viele Bücher, Romane in dieser Zeit über die Freiheitskriege, über die Erhebung des deutschen Volkes gegen die napoleonische Fremdherrschaft. Nun hat man in Deutschland nach 1920 nicht geradezu eine Fremdherrschaft, mit Ausnahme des besetzten Rheinlands. Aber doch steht man unter den Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags, den ja viele als Diktatfrieden empfunden haben, eines Friedensvertrags, der die deutsche Souveränität weitgehend einschränkte, beispielsweise im Bereich der Rüstung. Deutschland wurde entmilitarisiert bis auf das Rumpfheer von 100.000 Mann. Es durfte keine schweren Waffen, keine Luftwaffe, keine Kriegsmarine haben. Alles das sind Dinge, die für das Souveränitätsgefühl eines Staats oder einer Staatsbevölkerung von großer Bedeutung sind. Die Sehnsucht nach der Größe deutscher Nationalkultur war immer dann besonders ausgeprägt, wenn Kriege oder politische Wirren das Land bedrohten. Im Dreißigjährigen Krieg mühte sich eine Adelsvereinigung namens Fruchtbringende Gesellschaft um den Wortschatz der deutschen Sprache, deutschte französische und lateinische Begriffe ein und machte sich damals schon für deutsche Opernlibretti stark. Händel selbst ließ seine Opern mit italienischen Texten ausstatten. Er hatte seine Heimatstadthalle mit 18 verlassen und war über Rom nach London gelangt, wo er mit den besten italienischen Stimmen der Zeit zum gefeierten Royal Composer of Music aufstieg. O Händel, stolzer Briten Ruhm, doch unser Eigentum, dichtet Johann Arnold Ebert 1789. Wiederum ein Krisenjahr. In Frankreich führt die Krise der Adelsstände zur Revolution. Nach den Napoleonischen Kriegen und dem deutschen Nationalismus eines Theodor Körner oder Ernst Moritz Arndt ist es in den 1850er Jahren wieder Händel, der in den Dienst der nationalen Sache genommen wird. Der vielgelesene Schriftsteller Georg Gottfried Gervinus bescheinigt dem Komponisten einen Drang nach einem Wirken in der großen Gemeinsamkeit des Volkes. Und vor allem den Willen, auf der Weltbühne zu wirken. Eine kulturell verbrämte Sehnsucht nach politischer Größe, die im Deutschland der Kleinstaaterei nicht zu haben war. Als Bismarck dann das Reich eint, steigert sich das Nationalgefühl vieler Deutscher. Bisweilen ins Mythische. Der Erste Weltkrieg ist auch interpretiert worden als Folge der wilhelminischen Hypertrophie des Nationalen. Die Niederlage? Eine Katastrophe. Nun ist die Zeit, Wunden zu lecken, das Trauma zu verdrängen, den Traum neu zu träumen. Die sehr erfolgreichen Händel-Festspiele der frühen 20er Jahre bedienen diese Sehnsucht. Nach Göttingen 1920 etablieren sich zwei Jahre später auch in Halle Festspiele mit der Musik des als deutschen Heroen apostrophierten Händel. Im Herbst 1922 drängte sich Deutschland immer näher an die Katastrophe heran. Das deutsche Bürgertum, das sich gegenüber den politischen Tendenzen einer revolutionären Demokratie vor vier Jahren so wenig anfällig gezeigt hatte, wurde plötzlich höchst anfällig gegenüber einem simplen ökonomischen Prozess, gegenüber der Inflation. Schreibt rückblickend Arnold Bronnen, neben Bertolt Brecht einer der prononciertesten Vertreter der Theateravantgarde der frühen 20er Jahre. In diesen Monaten, das fühlte ich deutlich, entschied sich das deutsche Bürgertum, an den Urquell seiner Saga zurückkehrend, dafür, dem Zeitenrad in die Speichen zu fallen. Um neue Kräfte zu gewinnen, suchte sich der geschwächte Teutone seine Rekonvaleszenz beim Himmel zu erborgen. Es gibt sie, die Vernunftrepublikaner, die sich mit der Sozialdemokratie für den Aufbau des Verfassungsstaates engagieren, die das Risiko Weimar wagen. Aber zu großen Teilen sind die bürgerlichen Eliten der Weimarer Republik nicht bereit, jenseits der Monarchie ein demokratisches Gemeinwesen aufzubauen. Sie weigern sich zunehmend, die Republik als Gegenwart anzuerkennen. Was in der Situation nach dem Ende des Ersten Weltkriegs dazu gekommen ist, ist in dieser unglaublich tiefen Verunsicherung dieses verlorenen Krieges das Bestreben, dieses deutsche Volk, also das Volk mit der Volksgemeinschaft versus die westliche Gesellschaft, also das war wieder so ein anderer Antagonismus, Gemeinschaft versus Gesellschaft. Also da geht es auch natürlich in die Auffassung von Politik. Uta Engel, Kunsthistorikerin an der Uni Halle. Das westliche demokratische Modell ist die Gesellschaft, die einen Gesellschaftsvertrag miteinander schließt. Und das deutsche Modell, das germanische Modell ist die Gemeinschaft, die organisch miteinander verwachsen ist und die nach dem monarchischen Prinzip regiert werden sollte, mit dem König als Kopf des Volkskörpers. Es hat sehr viele Schichten, dieses Interpretationsmodell. Und da fügt sich die Kunstgeschichte mit rein und versucht, ihre Rolle zu behaupten in diesem Erklärungsmodell. Harry Graf Kessler, liberaler Kulturpolitiker, beschreibt im November 1922 in seinem Tagebuch eine sprechende Szene. Es geht um einen Festakt an der Universität Berlin zum 60. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers Gerhard Hauptmann. Eingeladen waren auch Reichspräsident Friedrich Ebert und Reichstagspräsident Paul Löbe. Das Denkwürdigste an der Veranstaltung ist das grotesk bornierte Verhalten der Studenten und Professoren gewesen. Die Berliner Studentenschaft hat mit Mehrheit beschlossen, an der Hauptmannfeier nicht teilzunehmen, weil Gerhard Hauptmann, nachdem er sich als Republikaner bekannt hat, nicht mehr als charakterfester Deutscher zu betrachten sei. Und von Samuel Fischer höre ich, dass der Festredner vor 2 Tagen bei ihm war, um ihn zu bitten, Ebert wieder auszuladen. Da es der Universität nicht angenehm sein werde, wenn das republikanische Staatsoberhaupt bei ihr erscheine. Und als Fischer das ablehnte, hat er ihn gebeten, dann doch wenigstens Löbe auszuladen. Denn 2 Sozialdemokraten auf einmal seien doch etwas zu viel. Zum Schluss der Feier spielte D'Albert prachtvoll die Appassionata, wonach einer der Professoren seinem Nachbarn missvergnügt zuflüsterte: Das war natürlich eine eigene Komposition des Klavierspielers, nicht? Beethoven scheint in der Universität Berlin ebenso wenig zu Hause zu sein wie Ebert. Es gab so eine Gemengelage aus verschiedenen ideologischen Strömungen, das ist schon richtig. Aber der harte Nationalismus war eigentlich bei den Protagonisten in der Göttinger Händel-Bewegung, die das alles unterstützt haben, eigentlich nicht dabei. Bei Hagen ist es auch schwierig. Er war mit einer Engländerin verheiratet, ist dann in die USA gegangen. Also er war eigentlich kein, in dem Sinne, deutscher Patriot oder wie man das nennen will. Aber es war natürlich so eine gewisse patriotische Grundstimmung immer schon da, die er auch bedient hat. Lars Klingberg beteiligte sich als Musikwissenschaftler an dem großen Forschungsprojekt Händel in den Diktaturen, das die Händel-Rezeption in der NS-Zeit mit der in der DDR vergleicht. Viele Zuschreibungen und Interpretationen dieser Epochen haben ihre Basis schon in den 20er Jahren. Die Renaissance der Opern Händels, auch das ein Forschungsergebnis, war zunächst ein nachgerade explosiver Erfolg. Bis Mitte der 20er Jahre gab es mehr als 500 Aufführungen der inzwischen 3 von Oskar Hagen neu eingerichteten Opern. Händels Opernarien wurden so populär, dass sie sogar auf mechanischen Instrumenten für den Heimgebrauch zu hören waren. Hier das berühmte Ombra Mai Fu aus der Oper Serse auf einer mechanischen Zither. Selbst die Mechanik der Spieluhr kann den Zauber der Händel-Komposition nicht zerstören. So ähnlich ist es wohl auch mit all den germanisierenden Zuschreibungen und deutschtümelnden Vereinnahmungen, die seine Werke in den 20er Jahren erfuhren, als wesentlicher Teil ihrer Wiederentdeckung wohlgemerkt. 1925 erlebt die deutsche Händel-Pflege einen tiefen Knick. Oskar Hagen hatte einen Ruf nach Wisconsin bekommen. Zeitgleich wandelte sich auch das kulturelle Klima in Deutschland, und zwar fundamental. Die goldenen 20er, die 1924 nach der Währungsreform und der wirtschaftlichen Konsolidierung aufgrund der einfließenden amerikanischen Kredite einsetzen, die werden ja oft auch als Roaring Twenties bezeichnet. Die Goldenen Zwanziger, das ist eher die wirtschaftliche Seite gemeint, die Roaring Twenties die kulturelle Seite. Also da spielt die modernistische Ausrichtung der Kunst und der Literatur eine große Rolle. Nicht nur, dass Jazz und dergleichen aufkommt, sondern es werden auch in Berlin und in anderen großen Städten die großen Revuen gezeigt. Das führt also alles weg von dem, was die traditionalistische deutsche Kultur- und Kunstszene bevorzugt hat. Insofern hängt das wahrscheinlich schon zusammen, dass mit 1924 eine kulturelle Umstellung erfolgte, die in Richtung der internationalen Moderne ging. Mit Jazz, mit Unterhaltungsmusik, mit Revuen, mit Tanztheatern und dergleichen. Und da passte, wenn ich das richtig sehe, natürlich so etwas wie Händel nicht mehr so gut hinein. Das heutige Bild der Roaring Twenties ist eigentlich unzutreffend. Wenn man sich anschaut, welche Literatur zum Beispiel gelesen wird, dann ist es wiederum sehr ausgeprägt die völkische. Den Bestseller des Jahres 1924 schreibt Rudolf Herzog. Er trägt den Titel Kameraden und erscheint in der Kottaschen Buchhandlung, dem Verlag Goethes und Schillers. Die Romanhelden sind Gutsbesitzersöhne, Offiziere, Edelmenschen. In ihrem Innenleben geht der Krieg von 1914 weiter. 10 Millionen Leser findet das Buch. 1925 erscheint Hitlers Mein Kampf. 1926 Hans Grimms Volk ohne Raum. Neben diesen politisch aufgeladenen Schriften aber dominiert die Unterhaltungslektüre, die ein Bedürfnis nach Ablenkung und Zerstreuung bedient. In der Tat kommt in dieser Zeit die sogenannte Kulturindustrie auf mit den Möglichkeiten, Unterhaltung für Massen zu bieten, sei das nun Kino, Radio oder eben auch populäre Druckliteratur, die in kleineren Formen dargeboten wird, nicht nur in kleineren Formen dargeboten wird, sondern auch in einer Weise dargeboten wird, die einer schnellen, konsumierenden Lektüre entgegentritt. Die Literatur dieser Zeit wird entlastet um all das, was geistige, weltanschauliche, philosophische Schwere hat. In Göttingen fallen die Festspieljahrgänge 1925 und 1929 aus. 1930 reagieren die Händel-Festspiele auf das geänderte Kulturklima mit einer Weitung des Programms. Das Fest wandelt sich zu einem Theaterfest mit Shakespeares Sommernachtstraum und Goethes Urfaust. Händel ist nur noch Randerscheinung. Das Fest wird ein auch finanzieller Misserfolg. 1931 gründet sich die Göttinger Händel-Gesellschaft. Vorsitzender ist der Jurist Walter Meyerhoff. Sie versucht einerseits Schulden abzutragen, andererseits mit Kammermusik, szenischen Kantatenaufführungen und Sommerkonzerten die Tradition der Festspiele aufrechtzuerhalten. Dirigent dieser Konzerte ist der Kunsthistoriker Wolfgang Stechow. Er hatte schon 1920 Oskar Hagen tatkräftig unterstützt und auch die vielbeachtete euphorische Besprechung der Rode Linde verfasst. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten wird der Privatdozent Wolfgang Stechow aus dem Universitätsdienst entfernt. Er gilt im Nazideutsch als Halbjude. Nun steht die Frage, ob Stechow weiter im Vorstand der Händel-Gesellschaft tätig sein kann. Deren Vorsitzender Walter Meyerhoff entscheidet sich für eine Selbstgleichschaltung. So nennt es der Musikwissenschaftler Lars Klingberg. Es gab ja keinen direkten Druck auf die Gesellschaft am Anfang. Später gab es dann, aber am Anfang 33 gab es einen vergleichbaren Druck nicht. Meyerhoff glaubte und die anderen Vorstandsmitglieder haben das also mitgemacht, dass ohne derartige Kompromisse, dass man sich irgendwie, wir haben eine Werbeveranstaltung für deutsche Musik, so nannten die sie das gemacht, also um Kunst zu tun, ja, also wir gehen mit der Zeit, also wir passen uns eben einen neuen Kurs an, also wir opponieren nicht gegen die Kulturpolitik der neuen Regierung. Der verdiente Händel-Enthusiast Wolfgang Stechow wird aus dem Vorstand geworfen. Er emigriert in die Vereinigten Staaten. Oskar Hagen vermittelt ihm eine Stelle in Wisconsin. Dort wird Stechow ein einflussreicher Kunstwissenschaftler. Es gibt einen sehr interessanten Aufsatz, den er 1946 dann in den USA schon publiziert hat, Definitions of the Baroque in the Visual Arts, also wo er sozusagen zu diesen Definitionsfragen Stellung nimmt. Und er sagt ja ganz klar, dass die Kunstgeschichte große Fehler gemacht hat in diesem Runterbrechen dieses Barocks auf solche nationalen Prinzipien. Der englische Begriff, den er verwendet, ist we were the first to make a mess of it. Also er sagt, wir haben es wirklich vermasselt sozusagen. Das ist eine sehr interessante Situation, die zeigt, dass es eben auch die Möglichkeit gab, dass Kunsthistoriker gerade im angelsächsischen Exil angefangen haben, aus der Distanz sehr kritisch über das zu reflektieren, was diese Forschungstradition in Deutschland bis 1933 gebracht hat. In Nazi-Deutschland übernahmen völkische Mythologen die Händel-Interpretation. Alfred Rosenberg, der führende Ideologe der NSDAP, spricht von Händel als dem Wikinger der Musik. Erstmals erhalten die Händel-Festspiele finanzielle Unterstützung des Staates aus Goebbels Propagandaministerium. Als 1935 die große Bach-Händel-Schütz-Ehrung deutsches Musikleben feiert, will auch Göttingen etwas vom Kuchen abhaben. Obwohl der Ort biografisch mit keinem der deutschen Musiker verbunden ist, gelingt es der Händel-Gesellschaft, sich in das Programm zu drängen. Auf einer Kundgebung der Reichsmusikkammer spricht der Propagandaminister. Bach, der thüringische Kantor, der in äußerlich kleinen Verhältnissen lebend in die Tiefen der deutschen Mystik hinabstieg, um aus ihr heraus seiner Musik letzte Verklärung zu geben. Händel, der uns Gestalten eines überragenden Heldentums voller Tatkraft, Würde und Hoheit vor Auge und Ohr stellt. Sie waren Deutsche nicht nur, weil sie blutsmäßig aus dem deutschen Volke hervorgegangen sind, sondern mehr noch, weil ihr ganzes Leben ein Ringen um die besten Kräfte ihres Deutschtums gewesen ist. Der Sinn des Deutschtums aber bleibt bestehen, solange das deutsche Volk lebt. Händels Opern werden in der Nazizeit mit chorischen Massenszenen inszeniert. Das geht vor allem auf den Regisseur Hans Niedecken-Gebhardt zurück, ein Studienfreund Oskar Hagens, der schon 1922 Regie bei einer Göttinger Festspielinszenierung führte. Andrea Rechenberg, Historikerin am Stadtmuseum Göttingen. Hans Niedecken-Gebhardt hat schon ein sehr interessantes Leben vorzuweisen, weil er einer der wenigen homosexuellen Künstler war, die unter den Nationalsozialisten bestehen konnten und sogar regelrecht Karriere gemacht haben. Hans Niedecken-Gebhardt war ein Regisseur, der vor allen Dingen den Ausdruckstanz als Ausdrucksmittel beförderte. Und das konnte er hier nun gut umsetzen bei den Händel-Opern zum einen, zum anderen aber auch traf er damit ganz genau den Geschmack der Nationalsozialisten. Hans Niedecken-Gebhardt war einer der Regisseure der Olympischen Spiele in Berlin. Was 1935 in Berlin, in der heutigen Waldbühne der damaligen Dietrich-Eckhardt-Freilichtbühne, passierte, eine monumentale Inszenierung eines Händel-Oratoriums, nämlich Herakles, durch Hans Niedecken-Gebhardt, also den Regisseur, der auch dann seit 1922 in Göttingen den Stil der Göttinger Händel-Opernaufführungen geprägt hat. Das war eine Ästhetik, die durchaus nicht eine Erfindung von 1933 war, wie man ja überhaupt sagen muss, wenn man die ganze Händel-Rezeptionsgeschichte so im Blick hat, ist das, was eigentlich 33 kam, was durch die NS-Zeit kam, außerordentlich wenig innovativ, sondern es war ein Konglomerat aus allen möglichen weltanschaulichen Strömungen, die vorher schon um die Jahrhundertwende entstanden sind oder in den 20er Jahren ausgeprägt worden sind. Lars Klingberg hat an der Stiftung Händelhaus in Halle am Forschungsprojekt Händel in den Diktaturen mitgearbeitet. Dieser Stil der Massenchöre, er hat ja sogar mehrere Chöre, zwei oder drei Chöre eingesetzt, dann für Bewegungschöre, manche nur für Bewegung, manche Bewegung und Singen, manche nur für den Gesang. Das war keine Sache, die erst 33 passiert ist, das lag in der Zeit. Auch dieses Berauschen am Gemeinschaftlichen, das war ja von Anfang an eine wichtige Eigenschaft, dass man also ein Gemeinschaftserlebnis schafft und das natürlich umso größer, je größer auch die Kreise der Interpreten sind, je größer die Chöre besetzt sind. Das lag schon wirklich in der Zeit. Was neu war dann in der NS-Zeit, dass das Ganze sozusagen mit dieser völkischen Ideologie aufgeladen worden war. Zur ideologischen Vereinnahmung gehört auch eine Arisierung der Libretti und Titel. Händel hatte einige alttestamentarische Stoffe vertont. In der Nazizeit werden sie als jüdisch angesehen und abgewandelt. Aus Judas Makkabäus wird 1939 der Feldherr. Aus Jephtha 1941 das Opfer. Was vielen heute mit dem Wissen der historischen Erfahrung gesehen unausweichlich erscheint, der Aufstieg der Nazi-Ideologie auf der Basis nationalkonservativer und völkischer Kultur ist aus der Zeit der 20er Jahre heraus durchaus nicht zwingend. Dennoch, Oskar Hagen und einige entscheidende Mentoren der Händel-Renaissance wurden zu ideellen Steigbügelhaltern. Wie sich das konkret auch für die Mitwirkenden der ersten Göttinger Festspiele auswirkte, das hat der Journalist Michael Schäfer kürzlich recherchiert. Besonders drastisch ist das Beispiel des Sängers Wilhelm Gutmann, der schon 1920 bei der Rodelinde als Solist dabei war. Einer der Sänger der frühen Göttinger Händelfestspiele ist nach 1933 wegen seiner jüdischen Herkunft nicht mehr engagiert worden. Er hatte auch selbstverständlich Auftrittsverbot. Er ist dann nicht geflohen, sondern er ist in Berlin geblieben und hat dort bei Aufführungen des Jüdischen Kulturbundes mitgewirkt. Und ich meine, es war im Jahr 1942, da hat er einen Liederabend dort gegeben und ist mitten in diesem Liederabend tot zusammengebrochen. Hintergrund, es hatte ihn 3 Stunden vorher die Gestapo vernommen. Solche Schicksale kann man am Rande der Händelfestspiele immer wieder finden. So auch das Schicksal des jungen Pianisten Karl Robert Kreiten, der sich als brillanter Interpret von Beethoven, Liszt und Chopin in den 30er Jahren einen Namen gemacht hatte. Zu den erhaltenen historischen Aufnahmen Karl Robert Kreitens gehört seine Einspielung der Brahmsschen Variationen über ein Thema von Paganini für Klavier in A-Moll Opus 35, aufgenommen im November 1934. 2017 wurde das Stück im Rahmen einer Hommage-CD neu veröffentlicht. Eine der Sopranistinnen der Händelfestspiele in den 30er Jahren, in der Nazizeit, gehörte zu dem Kreis der Personen, die den Pianisten Karl Robert Kreiten denunziert haben, der daraufhin verurteilt worden ist zum Tode und auch hingerichtet worden ist. Er hatte nämlich gesagt, wir werden den Krieg nicht gewinnen. Und diese Sängerin gehörte zu den Denunziantinnen. Das habe ich in einer Fußnote gefunden. Einer Bekannten gegenüber hatte Karl Robert Kreiten 1943 die Sätze geäußert, die sein Verhängnis wurden. Der Krieg sei verloren, Hitler nicht zurechnungsfähig. Die Bekannte berichtete ihrer Freundin von dem Gespräch, der Sängerin Tini de Büser, die regelmäßig als Solistin bei den Händelfestspielen auftrat. Vermutlich war es blanker Neid auf den Erfolg des Musikerkollegen, der sie veranlasste, ihn umgehend bei der Gestapo anzuzeigen. Kreiten wurde verhaftet und am 7. November 1943 in Plötzensee hingerichtet. Der Fall ist in den, ich glaube, 80er Jahren deshalb ein bisschen bundesweit bekannt geworden, weil zu den Journalisten, die im Dritten Reich dieses Todesurteil lautstark begrüßt haben, auch ein gewisser Werner Höfer gehörte, der den internationalen Frühschoppen geleitet hat und dann nicht mehr vom Sender beschäftigt war. Das war das Ende seiner Karriere. Der Journalist Werner Höfer ist 1943 30 Jahre alt. In einem Artikel für das propagandistische 12-Uhr-Blatt feiert er Kreitens Hinrichtung und lobt die Henker. Wie unnachsichtig mit einem Künstler verfahren wird, der statt Glauben Zweifel, statt Zuversicht Verleumdung und statt Haltung Verzweiflung stiftet, ging aus einer Meldung der letzten Tage hervor, die von der strengen Bestrafung eines ehrvergessenen Künstlers berichtete. Es dürfte heute niemand Verständnis dafür haben, wenn einem Künstler, der fehlte, eher verziehen würde als dem letzten gestrauchelten Volksgenossen, den gerade Prominenz verpflichtet. Nach dem Krieg wird Werner Höfer einer der wichtigen Männer beim Nordwestdeutschen, später Westdeutschen Rundfunk, in den 70er Jahren Fernsehdirektor des WDR. Den internationalen Frühschoppen moderiert er von 1952 an bis Mitte der 80er Jahre. Seine Verstrickung in den Fall Karl Robert Kreiten wird erstmals schon 1962 und dann noch wiederholt öffentlich gemacht, ohne größere Reaktionen in der Bundesrepublik auszulösen. Erst ein Spiegelartikel von 1987 führt zum Skandal und zum Rückzug Werner Höfers. Zu diesem Zeitpunkt waren die Händel-Festspiele in Göttingen längst eine internationale Angelegenheit geworden. Künstlerische Leiter wie John Elliott Gardiner oder Nicholas McGeagan führten Händels Musik aus der verengenden Perspektive irgendwelcher nationaler Überfrachtung heraus. Seit den 2000er Jahren rückt in der Musik- und Kulturwissenschaft der Beginn der Händel-Renaissance um 1920 in den Blick, auch mit dem Fokus auf den Beitrag, den die deutsche Händel-Begeisterung für einen hypertrophen Nationalismus leistete, für die Überhöhung des eigenen und die Ausgrenzung des anderen, schließlich für die Zustimmung zu völkischem und nationalsozialistischem Denken. Wie es anders hätte kommen können, davon sprach schon 1934 der deutsche Historiker Arthur Rosenberg, als er im englischen Exil seine prägnante Essenz einer Kulturgeschichte der Weimarer Republik formulierte. Dass man einen Staat in Goethes Stadt gründete, gab keine Gewähr für einen Staat im Geiste Goethes. Es garantierte nicht einmal seinen Bestand. Die Republik wurde in der Niederlage geboren, lebte im Aufruhr und starb in der Katastrophe. Und von Anfang an gab es viele, die ihre Plackerei mit völliger Gleichgültigkeit oder mit jenem ruchlosen Entzücken am Leiden anderer zusahen, für das die Deutschen das vielsagende Wort Schadenfreude geprägt haben. Ich möchte hinzufügen, dass eben dieser bequeme Pessimismus, der die Republik für von Anfang an zum Untergang verurteilt ansah, dazu beigetragen hat, die eigenen Prophezeiungen zu erfüllen. Das Ende der Republik war nicht unvermeidlich, denn es gab Republikaner, die Weimar als Symbol ernst nahmen und zäh und mutig bemüht waren, dem Ideal konkreten Inhalt zu verleihen. Balsam für die deutsche Seele. Die Wiederentdeckung der Händel-Opern vor 100 Jahren. Eine Sendung von Tobias Barth. Sprecher: Christian Gutowski und Hans-Henrik Wöhler. Schnitt: Hans-Peter Runert. Ton: Holger König. Redaktion: Falk Häfner. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2020. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.